Ihr werdet uns nicht verstehen. Ihr seid nicht wie wir. Muss in die unsere Wege gehen. Weiß ich, das seid ihr. Woher nehmt ihr euch das Recht? Das Recht, besser zu sein. Warum dürft ihr entscheiden, wer gut ist und wer ein Schwein? Doch wir werden unseren Weg gewählt. Unser wahres Gesicht, du zeigst, dass das fehlt. Schneide euer Teil zurück. Wir gehen ihm weiter Stück für Stück. Wir reden von Gewalt, Gewalt, die ihr nicht kennt. Gewalt ist etwas Besseres, weil ihr nicht mein Name nennt. Immer wieder merke ich es, dass sie mir meine Freiheit nehmen. Anders als sie zu sein, dafür sollst du dich schämen. Doch wir haben unseren Weg gewählt. Unser wahres Gesicht, du zeigst, dass was zählt. Keine Reue, Tag zurück. Stay.